Wenn mich Gott fragen würde, gebe alle deine Menschen her, die dir wichtig sind. Sie kommt dann wieder zu dir. Würde ich es ohne nachzudenken machen. Meine Seele schreit.